Hier ist der Reichssender Hamburg. Wir übernehmen jetzt vom Reichssender Köln den Kinderfunk mit Ilse Obrich. Hör zu, hör zu, nicht wahr? Und wenn ihr das versprecht, dann will ich euch verraten, was sich die Familie Fröhlich dieses Mal ausgedacht hat. Ach, lass mich doch bitte sagen, Ilse. Ja. Na gut, also du bist ja einer von unseren Kleinsten. Sie wollen von den Heinzelmännchen erzählen. So ein Unsinn, es gibt ja gar keine mehr. Na klar, gibt es welche. Nein, doch. Sie wohnen in einem großen Berg. Da haben sie eine Höhle. Und in der arbeiten sie fleißig. Mhm. Und wenn man durch den Wald geht, da hört man manchmal, wie sie mit ihren Hämmerchen klopfen. Mhm. Ich glaube, auch im Haus wohnen Heinzelmännchen. Mhm. Manchmal knackt es so in den Bienen und es knistert hinter der Tapete. Mann, ja. Das ist Mäuse. Oder vielleicht hat sie einen Holzwurm. Nein, Glitzwerk. Oh, Klaus, verdirb uns doch nicht die Freude an den Heinzelmännchen. Es gibt doch so viele nette Geschichten von ihnen. Allerdings ist es ja schon lange her, dass sie den Menschen bei der Arbeit geholfen haben. Aber man kann es sich auch heute noch ganz gut vorstellen, dass irgendwo, wo es ganz einsam ist, kleine Wesen wohnen, die vielleicht im Bergwerk arbeiten und sich auch manchmal in die Nähe der Menschen trauen. Aber bevor ihr erzählt, was ihr von ihnen wisst und ob euch nicht doch schon mal so ein kleiner Geist begegnet ist, da wollen wir alle Freunde der Familie Fröhlich mit Musik begrüßen. Oh ja, oh ja.